Ich muss haushalten mit meiner Kraft. Ein Auftrag noch. Eigentlich noch zwei. Aber alles verliert seinen Sinn, wenn es dann keinen mehr gibt, der trauert. Nein. Der dritte Schlag wird mein letzter. Gelingt er mir nicht, sind alle zuvor sinnlos. War alle Anstrengung und Gefahr umsonst. Nur, diesmal habe ich kein Jahr Zeit, um mich vorzubereiten. Er greift nach mir, der Tod. Ich spüre es. Ein kleiner, blonder Junge. Nur noch einmal. Dann bin ich erlöst. Mann ohne Makel. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Ditfurth. Bearbeitung Norbert Schäffer. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Erster Teil. Guten Morgen, Frau Breuer. Guten Morgen, Herr Dr. Stachelmann. Wie war Ihr Wochenende? Ganz nett. Ein Anruf für Sie, vor 5 Minuten. Von wem? Einem Herrn Winter. Ich habe die Nummer auf Ihren Tisch gelegt. Und Ihres? Winter? Stachelmann. Jossi! Ja. Da staunst du. Ja. Und jetzt willst du wissen, wie ich auf dich gekommen bin. Ja. Aus der Zeitung. Du hast doch letzte Woche an der Volkshochschule einen Vortrag gehalten über das Hausbach-Protokoll. So viele Dr. Josef Maria Stachelmanns wird es ja nicht geben. Ja. Hast du heute Abend schon was vor? Störe ich? Nein. Gut, dann lass uns einen trinken. Was? Auf unser Wiedersehen. Wirklich nicht? Nein, komm rein. Gut, wann? Sag mal, störe ich? Nein. Um 8 im Tokaja? Um 8 im Tokaja. Ich habe mit einer Studentin gesprochen. Die schwärmte geradezu von deinem Seminar. Die hat mich wohl verwechselt. Klar. Ich muss mal mit dir reden. Gerne. Jederzeit. Nicht jetzt. Ganz in Ruhe. Morgen Abend? Einverstanden. Bei mir? Ich wohne gleich um die Ecke. Zwei in der Mitte ziehen. Besser drei. Und setz dich gerade. Dieser verfluchte Schmerz im Rücken. Und vor mir auf dem Tisch der Berg der Schande. 5 Aktenstapel hoch inzwischen. Wenn du es nicht schaffst, sitzt du noch die nächsten Jahre in dieser Rümpelkammer. Korrigierst Klausuren. Wenn Booming dich nicht vorher rausschmeißt. Es fehlt dir an allem. Disziplin, Ehrgeiz und Talent. Die Geschichte Buchenwalds willst du schreiben. Lächerlich. Ein großer Historiker willst du werden. Wie Mommsen, Steinbach, Jeckel. Dr. Maria Josef Stachelmann. Du bist ein Nichts. So. Da bist du also hier an der Uni Historiker geworden. Das wolltest du ja immer werden. Ja. Und ich bin bei der Polizei gelandet. Mordkommission. Du wolltest doch Anwalt werden. Eigentlich schon. Aber dann kam die große Krise, kurz vor dem 2. Staatsexamen. Also bin ich zur Polizei. Seit 5 Jahren bin ich hier. Und? Wie hat es dich nach Hamburg verschlagen? Die Promotion. Es gab an der Uni einen Professor Booming, der sich für meine Doktorarbeit interessiert hat. Jedenfalls hat er so getan. Dann hast du ja alles erreicht. Nein, ich habe einen Zeitvertrag. Der läuft in 2 Jahren aus. Irgendwann muss ich meine Habilitation abschließen. Sonst ist der Spaß vorbei. Das ist doch für dich ein Kinderspiel. Schön wär's. Und? Welche Leiche beschäftigt dich gerade? Ein Kindsmord. Ich weiß nicht, ob wir ihn jemals aufklären. Warum? Wir finden kein Motiv. Und Spuren haben wir auch nicht. Ist es die Geschichte mit dem Makler? Du liest Zeitungen? Ja, Valentina Holler. Sie hat gespielt. Einfach nur gespielt mit ihrer Puppe. Sie hat sie im Kinderwagen herumgefahren, plötzlich ist sie umgefahren, tot. Wer füllt ein Bonbon mit Cyankali und wirft es in den Garten einer Villa, damit ein 6-jähriges Kind es findet und daran stirbt? Ich kapiere das nicht. Das ist der 3. Mord im Hause Holler. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwann 2 weitere passieren. Wird der Mann erpresst? Wir haben kein Motiv. Holler ist ein ehrenwerter Geschäftsmann. Bekannt mit unserem Bürgermeister, dem Innensenator, dem Chef der Industrie- und Handelskammer, dem DGB-Boss. Und der Polizeipräsident ist sein bester Freund. Dazu ist er in allen möglichen Wohltätigkeitsvereinen, ohne es an die große Glocke zu hängen. Der Mann ist ehrlich, zuverlässig. Eine Art Jesus von der Elbchaussee. Bist du enttäuscht? Wieso? Na, weil es nicht so ist, wie es bei einem Veteranentreffen sein sollte. Und? Wie sollte es bei einem Veteranentreffen sein? Schulterklopfen, laut lachen, saufen, sich sagen, wie gut man sich gehalten hat. Also, ich bin geschieden und habe 2 Kinder. Ich habe diesen Namen im Kopf. Irgendwo habe ich den vergraben. Welchen Namen? Holler. Den wollte ich gerade für 1-2 Stunden vergessen. Bisher habe ich Glück gehabt. Das muss ich zugeben. Niemand hat mich beobachtet, kein Unschuldiger musste sterben. Es war leichter, als ich geglaubt habe. Ich bin müde. Bring mich ins Bett, Mama. Und lies mir vor. Die Geschichte vom Todesengel. Und wie ihm das Schwert entrissen wird. Sie hat geschrien, als ich hinter dem Busch hervorgetreten bin. Entsetzlich geschrien. Sie war wie erstarrt. Sie hat sich nicht gewehrt. 3 Mitglieder einer ehrenwerten Hamburger Familie sind Opfer eines oder mehrerer Mörder geworden und wir haben nichts vorzuweisen. Die Presse überschlägt sich. Es gibt Vorwürfe gegen den Innensenator. Und mir, dem Polizeipräsidenten, wirft das Abendblatt Untätigkeit vor. Möchte jemand von Ihnen etwas dazu sagen? Herr Taut, was haben Sie bisher ermittelt? Am 13. April 1999 fand ein Spaziergänger Ruth Holler tot im Duvenstädter Brook. Eine große Person, wahrscheinlich ein Mann, hat ihren Kopf zu Brei geschlagen. Wir haben Hollers Villa auf den Kopf gestellt, um irgendeinen Hinweis auf die Tat zu finden. Nichts. Sebastian Holler starb am 3. September 2000, ziemlich genau um 16.30 Uhr, im Aschbergbad im Rückersweg. Er saß am Beckenrand und schaute zu, wie die Kinder die Rutsche runtergesaust sind. Er trank einen Schluck Cola und fiel ins Wasser. Als der Notarzt eintraf, war der Junge tot. Cyankali. Niemandem ist etwas aufgefallen. Die meisten haben nicht einmal bemerkt, dass im Schwimmbad ein Kind gestorben ist. Das letzte Opfer, Valentina Holler, wurde am 7. Juli dieses Jahres vom Kindermädchen tot im Garten gefunden. Die Autopsie ergab, das Mädchen hatte ein Karamellbonbon gegessen, in das jemand Cyankali gefüllt hatte. Das Bonbonpapier lag neben dem toten Mädchen in der Nähe der Hecke, die das Grundstück von der Straße trennt. Das ist alles, was wir haben. Dann fordere ich Sie alle auf, Ihre Anstrengungen zu verstärken. Es geht um die Ehre der Hamburger Polizei. Meine Dame, meine Herren. Nun wissen wir endlich, dass wir den Kerl fangen sollen. In einem halben Jahr sind Bürgerschaftswahlen, da werden die Herren nervös. Schon gut. In einem Punkt hat er recht. Es ist eine Blamage. Da rottet einer eine Familie aus und wir schauen zu. Wo ist denn das Profiler-Gutachten? Habt ihr das schon gelesen? Ich hab mal reingeschaut. Ja, und? Sag bloß, du findest das überzeugend. Also, der wusste über einen möglichen Täter mehr als wir. Der tickt doch nicht richtig. Der Täter hat es offensichtlich nicht auf die Opfer abgesehen, sondern will das Familienoberhaupt Maximilian Holler treffen. Die Systematik, mit der er 2 Familienmitglieder tötete, deutet weniger auf einen Psychopathen hin, als auf eine Borderline-Persönlichkeit. Der Mörder ist wahrscheinlich jemand, der mit Holler früher oder auch in jüngerer Vergangenheit Kontakt hatte. Er hat ihn vermutlich wegen seiner überragenden sozialen Position, seines Erfolgs und vor allem wegen seiner menschlichen Integrität beneidet und idealisiert. Eigene Defizite in der Ich-Struktur führen zu Verschmelzungswünschen. Schick uns bloß nicht mehr diesen Psycho-Heini auf den Hals. Wie du meinst. Vielleicht sollten wir uns noch mal mit Hollers Konkurrenten beschäftigen. Da gibt es ein paar, die wären reicher ohne ihn. Na gut. Mir schwirrt da schon die ganze Zeit ein Verdacht durch den Kopf. Und? Der Holler könnte es selbst gewesen sein. Mir kommt er viel zu gut vor. Ein Mann ohne Makel. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Es wäre nicht das erste Mal. Jeder Mord ist Wahnsinn. Du meinst, er bringt seine Frau und seine zwei Kinder um? Lass Ulrike mal erzählen. Das ist vielleicht die erste vernünftige Idee seit langem. Sagen Sie, Herr Stachelmann, würde es Ihnen etwas ausmachen, mich in meinem Zimmer zu besuchen? Nein. Wann? Sagen wir gleich. Gerne, Herr Professor Bohming. Verstehen Sie mich richtig, Josef Maria. Ich habe mit allen Leuten viel Geduld, besonders mit meinen Kollegen. Ich habe mich für Sie eingesetzt, aber nicht einmal ich kann alle im Seminar davon überzeugen, dass Sie die beste Habil hinlegen seit Menschengedenken und dass die eben ein bisschen länger dauert. Wir müssen sparen. Der Senat macht uns fix und fertig. Und was glauben Sie passiert, wenn die anderen hier nach den Wahlen ans Ruder kommen? Ich schließe gerade meine Vorbereitungen ab. Ich muss nur noch einmal nach Berlin, ins Bundesarchiv und dann nach Buchenwald. Danach wollte ich mit dem Schreiben beginnen. Ich zweifle nicht an Ihnen, Josef Maria. Ich verteidige Sie, glauben Sie mir. Sie werden das schon schaffen. Ist doch wieder später geworden. Ein schöner Abend. Gehen wir noch irgendwo hin, auf ein Bier? Gute Idee. Wohin? Gleich um die Ecke gibt es einen Italiener, wo man draußen sitzen kann. Und ich kein Bier trinken muss. Warte mal, ich muss noch mal zum Auto meine Jacke holen. Oder willst du nachher meine Zähne klappern hören? Achtung! Prostatakrebs. Mit Metastasen. Er hat ziemlich herumgedruckst, bis es endlich heraus war. Vielleicht haben sie noch 2 Jahre, wenn sie sich nicht behandeln lassen. Mittlerweile gibt es erfolgversprechende Therapien. Chemotherapie. Bestrahlung. Nicht mit mir. Das ist es. Das Zeichen der Erlösung. Und was machst du, wenn du nicht gerade Studentinnen verführst? Normalerweise verspeise ich Studentinnen zum Frühstück. Mit ein bisschen Knoblauch und rotem Pfeffer. Knoblauch zum Frühstück? Das ist pervers. Ich bin immer so. Man kann nicht auf seine Haut. Oh ja, bevor ich es vergesse. Ich habe mit Bohming geredet. Er meint, wenn ich dich freundlich bitte, hilfst du mir vielleicht hin und wieder. Bei was? Naja, bei meiner Doktorarbeit. Ja, natürlich helfe ich dir. Ja, du kennst ja mein Thema. Ursprünge des Systems der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Natürlich helfe ich dir. Aber wie? Ich muss dir was gestehen. Ich habe Angst vor Archiven. Warum bist du dann Historikerin geworden? Ja, klar. Das musst du jetzt fragen. Und? Wie kann ich dir helfen? Herr Bohming hat gesagt, du hättest riesige Mengen von Quellen gesammelt und das reicht für 3 Arbeiten, meint er. Ja, da sich unsere Themen überschneiden, würde ich mich freuen, wenn ich mal in deine Unterlagen reinschauen dürfte. Was kann einem in Archiven Angst machen? Ja, ich habe auch vor Bibliotheken Angst. Ich begreife ihre Systematik nicht. Ich habe Angst vor den Mitarbeitern dort. Ich habe Angst, dumme Fragen zu stellen. Seit ich übers Internet suchen und bestellen kann, geht es besser. Das Internet ist anonym. Es stellt keine dummen Fragen. Ich fahre demnächst wieder auf Recherche nach Berlin, Buchenwald. Komm doch mit. Man muss seine Ängste ja nicht ein Leben lang mit sich herumtragen. Wie soll sie aussehen, diese Hilfe? Du musst sie doch selber schreiben, deine Diss. Alles andere ist Betrug. Und warum auf einmal so schnell? Bohming trägt seiner Assistentin den Doktortitel nach. Warum? Er will dich auf meine Stelle setzen. wenn er mich rausgeschmissen hat. Steckst du mit ihm unter einer Decke an? Sie sagen, du warst schon tot, bevor du auf dem Bürgersteig aufgeschlagen bist. Ein schwarzer Mercedes und ein weißes Haar. Das ist alles, was wir haben. Verzeih mir. Ich komme mir vor wie ein Eindringling. Es ist deine Wohnung, Ulrike. Überall noch dein Geruch, dein Parfum. Aber du bist tot. Und ich muss ihn finden, deinen Mörder. Denn es war kein Unfall. Und ich weiß nicht, was ich suchen soll. Ich brauche eine Spur, die mich zu deinem Mörder führt. Eine Mappe. Darin ein Artikel, herausgerissen aus dem Spiegel, über die SS-Totenkopfverbände. Du bist so selten hier. Nimm doch noch ein Stück. Hat Mutter selbst gebacken. Also gut, noch eins. Aber ohne Sahne. Du hast doch bestimmt von diesem Kindsmord in Hamburg gelesen. Schlimme Geschichte. Übrigens, den alten Holler habe ich gekannt, ein feiner Kerl. Woher? War wie ich im Staatsdienst. Er blieb allerdings bei der Polizei. Wann warst du denn bei der Polizei? Nur kurz im Krieg. Eine Art Hilfspolizist. Davon hast du nie was erzählt. Ist nicht wichtig, war nur kurz. Aber nach dem Krieg, da habe ich den Holler im Polizeisportverein wieder getroffen. Hat sich dann selbstständig gemacht, wurde Makler, Bürgerschaftsabgeordneter und so weiter. War ein feiner Kerl, völlig uneitel. Hatte für jeden ein offenes Ohr. War? Ja, der ist irgendwann in den 70ern gestorben. Auf Mallorca, von einem Felsen gestürzt. Und warum warst du bei der Polizei? Ich war nicht wehrtauglich. Und als dann Goebbels, dieser Idiot, den totalen Krieg ausgerufen hat, haben sie alle Dienststellen durchkämmt. Die Front brauchte Frischfleisch, vor allem im Osten. Mich hatten sie auch am Wickel, aber dann haben sie festgestellt, dass ich Rheuma habe. Gott sei Dank ist das nicht das Einzige, was ich dir vererbt habe. Aber für die Polizei hat's gereicht. Wir mussten Wache schieben und so. Entschuldigt. Geh ruhig an. Stahlmann? Ossi, störe ich? Ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Können wir uns heute Abend im Dukaja sehen? Sagen wir um 8? Gut, ich bin da. Bleibst du? Nochmal. Danke. Ich habe von deiner Kollegin gelesen. Habt ihr den Fahrer? Noch nicht. Der Besitzer war zur Tatzeit in den USA. Der Wagen wurde geknackt und kurz geschlossen. Sogar die Alarmanlage war ausgeschaltet. Elektronikspezialisten. Und du bist sicher, dass der Tod deiner Kollegin etwas mit dem Fall Holler zu tun hat? Nein, wir tappen im Dunkeln. Das habe ich in ihrer Wohnung gefunden. Deine Kollegin hat sich für Geschichte interessiert. Nicht, dass ich wüsste. Was genau waren nochmal die Totenkopfverbände? Wachmannschaften der KZs. Teile von ihnen kämpften als Einheiten der Waffen-SS auch an der Front. Den Artikel und die Skizze hast du in der Wohnung deiner Kollegin gefunden? Zusammen in einer Mappe. Habt ihr mal den Stammbaum der Hollers durchleuchtet? Sind gerade dabei. Was weiß man über die Familie? Nur Glorreiches. Und wenn ich schon dabei bin, Dienstgeheimnisse zu verletzen, wir prüfen gerade seine Bücher. Ich hab doch eine Spur. Wir stochern im Nebel. Was könnten die Totenkopfverbände mit der Sache zu tun haben? Überleg doch mal, dafür habe ich dich schließlich studieren lassen. Da ist der alte Holler im KZ? Keine Ahnung. Überprüf das mal. Vielleicht ist da noch eine alte Rechnung offen. Ich muss noch mal zu Holler. Ihm auf die Finger klopfen. Er gefällt dir nicht. Nur so ein Gefühl. Vorgestern war ich bei ihm. Wenige Tage zuvor hatte er seine Tochter verloren, ermordet. Er saß mir gegenüber und zeigte kein bisschen Trauer. Kommst du mit? Was soll ich denn bei Holler? Hör ihn dir einfach nur an. Der zweite Schlag. Er war ganz einfach. Schon Monate hing ich an seinen Fersen, bis sie mir kam, die Idee. So einfach. So wirksam. In Goldblums Keller lag das Gift, als wartete es auf mich. Als habe Goldblum mir gesagt, nimm sie, die Blausäure, und tu, was du tun musst. Für uns alle. Ich habe mich an den Beckenrand gesetzt, gleich neben den Jungen, und habe gewartet. Und dann habe ich die Kapsel in die Flasche geleert. Dann stand ich auf und ging nach Hause. Aus Ihren Unterlagen geht hervor, Herr Holler, dass Ihr Vater Ihnen neben der Firma rund 11 Millionen Mark hinterlassen hat auf einem eigenen Konto. Wo kommt das Geld her? Ich weiß es nicht. Er wird es verdient haben. Er war ein fleißiger Mann. Also, ich weiß noch, dass mein Vater mir vor 30 Jahren mal 200 Mark in die Hand gedrückt hat, damit ich mir ein Fahrrad kaufe. Wenn Ihr Vater oder Sie, sagen wir mal, vergessen haben sollten, Steuern zu bezahlen. Es wäre mir egal, es wäre verjährt. Außerdem arbeite ich nicht beim Finanzamt. Hm, sehr freundlich, dass Sie darauf hinweisen, aber ich habe noch nie vergessen, Steuern zu bezahlen. Was hat das mit dem Mord an meiner Tochter zu tun? Es könnte sein, dass da noch eine Rechnung offen ist. Vielleicht hat Ihr Vater etwas getan, was einem anderen nicht gefallen hat. Dann hätte er sich an mich wenden müssen. Wir hätten eine Lösung gefunden. Wenn auch nur der Verdacht begründbar gewesen wäre, dass mein Vater ihm Unrecht getan haben könnte. Wir müssen mit den Maklern reden, deren Firmen Sie gekauft haben. Wenn Sie es müssen. Unter denen gibt es keinen, der Grund hätte, sich an Ihnen zu rächen? Das hat mich schon mal jemand gefragt. Sehen Sie, ich habe veranlasst, dass unabhängige Gutachter den Wert jeder Firma geschätzt haben, die ich kaufen wollte. Ich habe 8 Firmen gekauft und 8-mal haben die Leute einen Haufen Geld bekommen. Die haben ausgesorgt. Warum sollten sie mich hassen? Haben Sie die Namen der Verkäufer? Frau Mendel, erstellen Sie bitte eine Liste der Maklerfirmen, die wir übernommen haben, und faxen Sie diese Liste bitte ans Hamburger Polizeipräsidium zu Händen... Kriminalkommissar Winter. Kriminalkommissar Winter. Ja, danke. Wenn Sie wieder im Präsidium sind, haben Sie die Liste auf Ihrem Tisch. Danke. Wann hat Ihr Vater das Maklerbüro gegründet? 1946, habe ich Ihnen schon erzählt. Woher hatte er das Geld? Keine Ahnung. Was war Ihr Vater, bevor er Makler wurde? Er war ein Kollege von Ihnen. Polizist. Er hatte einen angeborenen Herzfehler, wurde nicht zur Wehrmacht eingezogen, sondern blieb bei der Polizei. Sie wollen jetzt bestimmt fragen, was er bei der Polizei war. Ich weiß es nicht. Und er lebte während des gesamten Krieges in Hamburg? Ich glaube schon. Nein, ich erinnere mich dunkel. Er hat einmal gesagt, wie gut, dass sie mich für ein paar Monate nach Russland geschickt haben. Er meinte damit, dass er nicht in Hamburg arbeitete, als dieser furchtbare Bombenangriff war. Und was hat er in Russland gemacht? Polizeiarbeit, nehme ich an. Er hat nie darüber gesprochen. Auch nicht, dass er in der SS war oder SS-Dienststellen unterstand? Ich habe vorhin Ihren Namen nicht verstanden. Dr. Stachelmann. Sie sind kein Polizist. Ich bin Historiker. Sie geben sich ja richtig Mühe, Herr Kriminalkommissar. Glauben Sie, dass ich meine Tochter ermordet habe? Und auch noch meine Frau und meinen Sohn? Nein. Warum ermitteln Sie dann gegen mich? Wir ermitteln nicht gegen Sie. Wir packen dort an, wo wir anpacken können. Wenn Sie so weitermachen, verliere ich auch noch meinen Ruf. Und der ist die Grundlage meiner Existenz. Wir werden so behutsam vorgehen wie möglich. Sie finden den Mörder aber nicht in meinen Geschäftsbüchern und nicht in der Biografie meines Vaters. Meine Tochter lebte noch nicht, als er starb. Nehmen Sie mir bitte meine Erregung nicht übel. Schließlich geht es um meine Familie. Warum beschäftigt Sie dieser Fall? Herr Winter hat mich gebeten. Aber doch nicht einfach so. Ich befasse mich mit der Nazizeit, vor allem dem KZ-System. Also mit SS, Reichssicherheitshauptamt, Gestapo und so weiter? Ja. Was ist Ihr aktuelles Projekt? Buchenwald. Das KZ Buchenwald bei Weimar. Ich war mal dort. Schauderhaft. Was Menschen anderen Menschen antun können. Sie haben bestimmt alles gelesen, was es darüber gibt. Kaum. Vor allem nicht alle Akten. In den Semesterferien will ich die Lücken schließen. Hm. Dann geht's also in die Archive. Ja. Nach Berlin und nach Weimar. Und? Was meinst du? Da ist was im Busch. Er hat sich mehr über die Frage nach seinem Vater aufgeregt, als über die nach dem Geld. Und dann hat er den Schalter wieder umgelegt und wurde scheißfreundlich. Der Holler ist bestimmt nicht so heilig, wie er tut. Castor 3? Ja. Ja, verstanden. So schnell es geht. Na, dann wollen wir mal. Was ist los? Wir sollen zum Polizeipräsidenten. Sofort. Wer sind Sie denn? Dr. Stachelmann. Und was haben Sie in Ermittlungen einer meiner Dienststellen zu suchen? Ich wurde dazu gebeten. War das Ihre Idee? Gewissermaßen. Wie kommen Sie dazu, jemanden in eine Ermittlung zu verwickeln, der keine polizeilichen Befugnisse hat? Der Fall hat vielleicht eine historische Dimension. Möglicherweise liegt der Schlüssel zur Lösung in der Vergangenheit. Außerdem, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, ziehen wir immer mal wieder Experten heran, die auch keine polizeilichen Befugnisse besitzen. Aber nicht zu Vernehmungen. Doch, manchmal sind Psychologen dabei. Außerdem haben wir Herrn Holler nicht vernommen, sondern uns bemüht, Informationen zu gewinnen, die uns vielleicht auf die Spur des Täters bringen. Und was hat die Befragung ergeben? Dass vielleicht der alte Holler Dreck am Stecken hat. Er war gewissermaßen Kollege. Ich weiß. Ich fürchte, viele Kollegen aus dieser Zeit haben Dreck am Stecken. Wenn ich nur an die Judenverfolgung denke. Das hätten die Nazis ohne Polizei gar nicht hingekriegt. Den Deportationsbefehl zustellen, die Leute aus der Wohnung holen, auf der Moorheide bewachen, zu den Zügen bringen, das hat die SS allein nicht geschafft. Sie sehen das sicher genauso? Ja. Nun, Maximilian Holler hat mit all dem nichts zu tun, selbst wenn sein Vater Nazi war. Sie haben es natürlich längst erraten. Herr Holler hat gleich bei mir angerufen, nachdem Sie bei ihm waren. Herein. Wo haben Sie denn gesteckt? Da gibt man Geld für Funkgeräte und Handys aus und erreicht seine Mitarbeiter trotzdem nicht. Worum geht es? Wir reden gerade über die Fälle Holler und Kaimeier. Sie kommen nicht voran, Herr Taut. Warum? Wir haben eigentlich nichts in der Hand. Was heißt eigentlich? Nichts Handfestes, aber ein paar Unstimmigkeiten bei Herrn Holler. Dessen Familie das Opfer eines Serienmörders ist. Nicht einmal das wissen wir. Mir laufen die Pressetypen seit Tagen die Bude ein. Ich erwarte ja nicht, dass sie mir morgen den Mörder liefern. Aber ich möchte doch gerne mitteilen, dass wir wichtige Spuren verfolgen. Die Spur Holler ist doch gut. Herr Dr. Stachelmann, Sie meinen, ich soll vor die Presse treten und sagen, wir haben zwar keinen Mörder, aber über das Opfer können wir dieses und jenes Abträgliche vermuten. Ich glaube, Hollers Vater gehörte womöglich zu den Polizeibataillonen, die in Russland Juden und Bolschewiken ermordet haben. Das ist ja immer doller. Der Vater des Opfers? Ein Massenmörder? Das wäre möglich. Und das soll ich der Presse erzählen? Nein, aber ich würde dieser Spur folgen. Selbst wenn Holler Senior bei diesen Polizeieinheiten war, warum bringt dann jemand seine Schwiegertochter und Enkel um? Das sind doch Hirngespinste, Herr Dr. Stachelmann. Herr Präsident, wenn Sie auf meine Meinung keinen Wert legen, spinne ich lieber an der Uni weiter. Auf Wiedersehen. Sie können doch das, was wir hier besprochen haben, für sich behalten. All die Jahre in London. Zuerst in einem Lager mit mehr als 40 Kindern. Und als die Bomben immer näher einschlugen, haben sie uns aufs Land geschickt. Jack, so haben sie mich genannt. Meine Pflegeeltern. Sie mochten meinen Namen nicht aussprechen. Leopold. Wenig Essen und viel Prügel. Immer diese Prügel. Nur draußen, auf dem Feld, war's schön. Manchmal am Himmel ein träger Heinkelbomber und dann eine schnelle Spitfire im Kampf mit einer Messerschmitt. Wenn sie zu Boden stürzte, hinter sich die lange Rauchfahne, habe ich getanzt auf dem Feld. tanzt vor Glück. Der Polizeipräsident ist sauer auf dich. Stinksauer. Na und? Das heißt, du bist raus aus den Ermittlungen. Ich bin sowieso eine Fehlbesetzung. Das bestimmt nicht. Aber die einzige vernünftige Spur führt zu den Maklern, die Holler vom Markt gedrängt hat. Dann kriegst du wieder Ärger. Der Präsident wird toben. Kann sein. Aber wenn wir auf diesem Weg den oder die Täter finden, wird er uns loben. Tja, so ist das mit der Liebe. Mach's gut. Sie stören mich nicht. Wissen Sie, ein alleinstehender Geist freut sich über jede Ablenkung. Sie waren Makler? Ja, bis 1978. Seitdem lebe ich vom Verkauf meiner Firma Grote und Co. Wie gut kennen Sie Herrn Holler? Eigentlich gar nicht. Sie haben doch an ihn verkauft. Ja, gewiss, ich habe auch mit ihm gesprochen, mehrere Male. Er war freundlich, geradezu zuvorkommend. Aber er kam mir vor wie eine Maske. Eine Maske? Man hätte ihm sagen können, Hamburg brennt. Er hatte weiter gelächelt und den Damen die Tür aufgehalten. Und Holler Senior? Der alte Holler war bei der Gestapo in Hamburg. Er war ein Schläger und Mörder. Wir alle waren schuld. Es gab kaum einen, der nicht mitgemacht hat, an der Front, bei der Polizei, in der Partei, in der Beamtenschaft. Ich habe auch mitgemacht. Schauen Sie sich die Liste mal an, Herr Grote. Kennen Sie einen von denen? Die kenne ich alle. Das sind ehemalige Kollegen. Ein paar von denen haben auch an Holler verkauft. Alle haben verkauft. Sagt jedenfalls Herr Holler, die Liste stammt von ihm. Am meisten gewundert hat es mich bei Enheim. Sein Laden hat gebrummt. Es muss Holler ein Vermögen gekostet haben. Komisch. Was? Der Name fehlt. So schlecht ist mein Gedächtnis nun doch nicht. Welcher Name? Na, der von Enheim. Es ist schon richtig so. Wir müssen darüber reden, auch wenn es zu spät ist. Die meisten von uns können sterben, ohne gefragt worden zu sein. Ich offenbar nicht. Der Preis des hohen Alters. Viele schweigen ja nicht nur aus Scham, sondern weil sie fürchten, dass niemand sie versteht. Inwiefern? Weil heute andere Maßstäbe herrschen. Weil sich niemand mehr vorstellen kann, wie es damals war. Die Jahre 44 und 45 war die schlimmste Zeit meines Lebens. Die sichere Niederlage vor Augen und täglich Angst ums Leben. Gleichzeitig die Gewissheit, an etwas mitzuwirken, was später als Verbrechen verstanden würde. Du warst Postbeamter und dann Polizist. Ich wusste bisher nicht, dass es so etwas gab. Ich war in der SA und schon 1933 Hilfspolizist gewesen beim Reichstagsbrand. Später haben sie sich wieder an mich erinnert und mich dienstverpflichtet. Du warst Nazi? Ja. Auch Parteigenosse? Ja, auch PG. Und dann hat man dich von der Post zur Polizei überstellt. Welcher SA-Dienstgrad? Oberscharführer. Und? Was hast du getan als Polizist? Ich habe Bombenräumkommandos bewacht und solche Sachen. Das waren KZ-Häftlinge? Manche kamen aus dem KZ, andere aus dem Zuchthaus, vor allem aus Fuhlsbüttel. Seit wann warst du in der SA? Seit 32. Und bei der Reichskristallnacht warst du auch dabei? Mir wurde befohlen, musste deutsche Läden bewachen. Waren die Juden keine Deutschen? Das ist genau das, was ich sage. Damals galten sie nicht als Deutsche. Ihnen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt. Aber doch erst später. Nicht 38. Wollt ihr Tee? Aber sie wurden wie Ausländer behandelt. Wie Feinde. Und dann wurde ihr Besitz als Feindvermögen einkassiert. Damit hatte ich nichts zu tun. Wenn wir schon mal dabei sind, woher kennst du den Holler? Holler war ein hohes Tier bei der Hamburger Gestapo. Ich glaube, er hat auch bei Deportationen mitgemacht. Und nach 45 ist ihm da nichts passiert? Ich habe nie was gehört. Wahrscheinlich hat er vorgesorgt. Im Polizeisportverein war er jedenfalls vorne mit dabei und immer gut gelaunt. Ja? Nur eine kurze Frage. Könnte es sein, dass Sie jemanden vergessen haben auf Ihrer Liste? Sie meinen die Maklerliste. Ich habe sie weder erstellt noch gesehen. Ich werde mich bei meiner Sekretärin erkundigen. War es das? Haben Sie das Unternehmen von Herrn Inheim gekauft? Norbert Inheim? Ja, das habe ich. Steht der nicht auf der Liste? Nein, der steht nicht auf der Liste. Das ist ein Fehler. Der einzige? Ich werde es überprüfen. Wenn noch ein Verkäufer fehlt, werde ich Sie informieren. Bis wann? Wenn Sie binnen 2 Stunden nichts von mir hören, ist die Liste vollständig. Bis auf Inheim? Bis auf Inheim, natürlich. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja? Kriminalkommissar Winter, Mordkommission Hamburg. Spreche ich mit Herrn Norbert Inheim? Ja. Waren Sie früher Makler? Ja. Haben Sie Ihre Firma an Maximilian Holler verkauft? Ja, 1976. Da kam der Schwein und hat mir die Firma abgenommen. Das ist so seine Art. Augenblick, Werner. Was heißt abgenommen? Ich dachte, Sie haben verkauft. So kann man das auch nennen. Ich würde gerne mit Ihnen darüber reden, Herr Inheim. Kann ich bei Ihnen vorbeikommen? Jupiterweg 27. Wäre es Ihnen recht, sagen wir heute Nachmittag um 2? Jederzeit. Da kannst du ja gleich deine neue Kollegin mitnehmen. Was für eine Kollegin? Carmen Hebel, kommt vom Kommissarlehrgang. Hat erstklassige Bewertungen, mehr weiß ich auch nicht. Mir egal. Du spinnst, du musst mit ihr die nächsten Jahre auskommen. Nach dem Mittagessen ist Vorstellung und dann zieht ihr ab zu diesem Enheim. Und immer diese Angst. Was ist, wenn die Nazis doch über den Kanal kommen? Kraut, so haben sie mich auch genannt. Egal, ob du Jude bist, für sie bist du immer ein Deutscher. Auch wenn einen die eigenen Landsleute aus der Heimat vertrieben haben. Damals war ich Jack, ein kleiner Junge. Ich wusste nicht, was ich heute weiß. Und sie wussten nicht, dass ich die Nazis mehr hasse, als ein Engländer sie jemals hassen kann. Sie haben mir alles genommen. Meine Eltern, meine Schwester, meine Großeltern. Und als ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, haben sie mir auch noch mein Erbe genommen. Ja? Polizei, wir wollen zu Herrn Inheim. Herr Inheim hat nicht aufgemacht. Er muss aber da sein. Machen Sie uns jetzt bitte auf. Herr Inheim? Wir sind verabredet. Machen Sie bitte auf. Dann eben so. Mit Dietrich? Was lernt man denn heute noch so alles auf dem Kommissarlehrgang? Tu nicht so. Das gibt Ärger. Nur wenn es einer merkt oder verpfeift. Herr Inheim? Sind Sie da? Oh Gott. Hallo Josef, Anne hier. Ich kann nicht mitkommen am Montag. Booming plant einen großen Auftritt beim Historikerkongress und hat mich gebeten, ihm zu helfen. Ja, es tut mir leid. Ich wollte es dir gleich sagen. Gehen wir nochmal essen, bevor du nach Berlin fährst? Stachelmann. Josef. Deinem Vater geht es nicht gut. Mir auch nicht. Vielleicht habt ihr noch nicht alles besprochen. Was gibt es noch zu bereden, Mutter? Ich glaube, dein Vater will dir noch etwas über diesen Holler erzählen. sagst du nicht. Und was weiß er? Ja, das will er dir selber sagen. Dann hol ihn bitte ans Telefon. Er ist spazieren. Außerdem ist es, glaube ich, besser, wenn er es dir nicht am Telefon sagt. Ich bin am Packen. Ich muss nach Berlin und dann nach Weimar. Wenn ich zurück bin, melde ich mich. Pass gut auf dich auf. Mach ich. Sie sind Herr Mortimer? Heinrich Mortimer. Seltener Name. Stimmt. Sie sind Rentner? Ich war im Außendienst. Jetzt beziehe ich eine Pension. In welcher Branche? Versicherungen. Kannten Sie Herrn Enheim? Ist er tot? Ja. An was ist er gestorben? Sie kannten also Herrn Enheim? Er war mein Nachbar. Hatten Sie Kontakt mit ihm? Wenig. Ab und zu haben wir übers Wetter gesprochen oder über den HSV. Sonst nichts. Hatte Herr Enheim oft Besuch? Selten. Ab und zu kamen Frauen. Sie wissen schon. Kennen Sie eine der Frauen? Nein. Und sonstiger Besuch? Ab und zu kam ein älterer Herr zu ihm. Können Sie ihn beschreiben? Mittelgroß, auffällig braunes Gesicht, buschige Augenbrauen, weiß. Braunes Gesicht? Ja, als käme er gerade aus dem Urlaub. Wie oft haben Sie ihn gesehen? Einmal. Aber Sie sagten doch eben, ab und zu kam ein älterer Herr. Na ja, ich habe durch den Spion geschaut, wenn drüben die Klingel ging. Und dann habe ich diesen Mann von hinten gesehen. Von hinten? Das hätte doch ein anderer sein können. Nein. Er hatte immer diese graue Jacke an. Ach ja, er hatte weiße Haare. Nicht sehr kurz geschnitten. Wissen Sie, wie der Mann gekommen ist? Mit dem Taxi. Immer? Immer. Heute auch. Der Mann war heute bei Enheim? Ja, am Vormittag. Ich habe das Taxi am Fenster gesehen. Und er hat bei Enheim geklingelt. Und er trug wieder diese Jacke? Ja. Haben Sie nach dem Klingeln etwas gehört? Nein. Doch. Die Tür schlug zu, als er gegangen ist. Das haben Sie sonst nicht gehört. Wenn ich nicht gerade im Flur stehe, höre ich Enheims Wohnungstür nicht. Standen Sie heute im Flur? Nein. Ich war hier im Wohnzimmer, habe meinen Gummibaum gegossen. Da hörte ich die Tür und Schritte. Da hatte es einer eilig, hat die Tür zugeschlagen und ist gelaufen. Kann sein. Mit 18 bin ich zurück nach Deutschland. Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe mich an nichts erinnern können. Die Gesichter meiner Eltern. Schämen im Nebel. Es hat so weh getan. Ich bin verrückt. Woche für Woche fahre ich seit Jahren zu einem Haus, in dem ich vor Jahrzehnten für kurze Zeit einmal gelebt habe. Es zieht mich hierher. Aber was mich herzieht, gibt es nicht mehr. Seit mehr als einem halben Jahrhundert. Wahrscheinlich Treblinka, haben sie gesagt, vom Roten Kreuz. Und in der jüdischen Gemeinde habe ich erfahren, wer mein Vater war. Ein Makler. Ehrlich. Und nicht sonderlich erfolgreich. Die meisten seiner Kunden waren Juden, wie er. Ich habe lange gebraucht, um alles zu verstehen. Als ich verstanden hatte, habe ich begonnen nachzudenken. Wie ich berichtigen kann, was geschehen ist. Gut, dass Sie uns den Bestand vorab genannt haben, Herr Dr. Stachelmann. Es herrscht großer Andrang. Es war doch NS3. NS3? Das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS. Und NS4. Sie können in dieser Woche leider nicht alles bekommen. Eine Behörde muss ermitteln. Dringend, eilig und so weiter. Man freut sich ja als Staatsbürger, wenn eine Behörde sich beeilt. In diesem Fall aber sind Sie der Leidtragende. Welche Behörde? Irgendeine Stelle der Hamburger Finanzverwaltung. Ich habe die beiden Herren gefragt und keine Antwort erhalten. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass die beiden die Höflichkeit nicht erfunden haben. Welche Akten haben sich die beiden unter den Nagel gerissen? Zurzeit einen Haufen aus dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt und auch NS4. Sie haben alle Hamburger Akten und alle Zentralen, die mit Hamburg zu tun haben könnten. Toll. Vielleicht kann man ja mit den Herren verhandeln. Versuchen Sie es, wenn Sie sich den Tag verderben wollen. Guten Tag. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Eigentlich nicht. Worum geht's? Ich hatte mich hier fristgerecht angemeldet, um unter anderem die Akten einsehen zu können, die Sie für sich reserviert haben. Die Fahrt hierher kostet mich Zeit und Geld. Das bedauere ich. Ändern kann ich es nicht. Wann kann ich die Akten haben? Weiß ich nicht. Würden Sie mich informieren, wenn es soweit ist? Kann ich nicht. Von welcher Behörde sind Sie eigentlich? Das geht Sie einen feuchten Gericht an. Kaufsumme, Rückerstattung, Datumrückerstattung. Helmut Fleischer, Norbert Ehnheim, Karl Marquardt, Otto Grote, Otto Prugate, Johann Peter Meyer, Ferdinand Meiser, Gottlob Ammann. Und? Das sind die Makler, die an Holler verkauft haben. Sortiert nach dem Verkaufsdatum. Von Buchhaltung versteht der Kollege Steinbeißer was. Er hat diese Liste aus Hollers Büchern zusammengestellt. Ich könnte das nicht. Rückerstattung. Was heißt das? Steinbeißer sagt, jeder Verkäufer hat nach dem Verkauf Geld an Holler überwiesen, etwa 8-12% der Kaufsumme. Ehnheim zum Beispiel hat seine Firma für 1,7 Millionen verkauft und 180.000 Mark an Holler überwiesen. Und wann? 7 Monate nach dem Verkauf. Das klingt ziemlich merkwürdig. Sagt Steinbeißer auch. Warum zahlt jemand einen Teil des Kaufbetrages zurück? Winter? Stachelmann. Ach, die gibt's auch noch. Leider. Sag mal, habt ihr Leute nach Berlin ins Bundesarchiv geschickt? Was sollen wir getan haben? Leute ins Bundesarchiv geschickt zur Aktenrecherche. Entschuldige, hast du getrunken? Im Gegensatz zu dir trinke ich selten und wenig. Hast du sonst noch was? Nein. Was war das? Nichts von Bedeutung. Apropos Ehnheim, wir müssen los. Wir sind mit Ablass verabredet. Aha. Die neue. Na, dann wollen wir mal. Die Sache ist klar, Ehnheim wurde erschossen. Kein Selbstmord? Erschießen Sie sich mal, ohne Schmauchspuren an den Händen zu hinterlassen. Ehnheim hätte sich vielleicht öfter mal die Hände waschen sollen. Aber wir haben nichts gefunden, was darauf schließen lässt, dass er sich selbst eine Kugel in den Kopf gejagt hat. Dagegen spricht ja auch der Schalldämpfer. Ist ja auch egal. Kaliber 9 mm, ich tippe auf eine Walther P1 bzw. P38. Das ist eine Militärwaffe. Nicht nur. Sie wurde ab Ende der 50er Jahre bei Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Polizei benutzt. Neben der P49 war sie die Standardpistole der Nachkriegszeit. Die P38 löste im Krieg die Luger 08 ab, auch als Dienstwaffe der Polizei. 1957 wurde die Produktion wieder aufgenommen, die Polizei bekam ein Griffstück aus Leichtmetall und einen neuen Namen, P1. Das ist schon schrill. Die Polizisten der 60er und 70er Jahre liefen mit der gleichen Knarre rum wie einst die lieben Kollegen der Gestapo. Wann ist Ehnheim erschossen worden? Zwischen 11 und 12. Wahrscheinlich ziemlich genau um 11:30. Dann ist der Mann mit der grauen Jacke der Hauptverdächtige. Der einzige Verdächtige. Adlerstraße 17. Hier habe ich gewohnt, als ich ein Kind war. Im zweiten Stock. Zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester. Im Wohnzimmer ein runder Tisch, ein Bücherregal. Ein schwerer, dunkler Teppich. Ein Maybach. Rot. Aus Blech. Mein Spielzeugauto, das mir Vater geschenkt hatte. Und der Mann im schwarzen Ledermantel trat darauf, damals, als er ging, aus unserer Wohnung. Er hat es einfach zertreten. Ein Spielzeugauto für seinen Jungen. Das ist es. Ich werde ein Spielzeugauto kaufen und es mit Sprengstoff füllen. Dieser Schlag wird Holler den Rest geben. Und hier mein Benutzerausweis. Sie wollen doch nicht schon aufgeben? In den Akten, die Sie mir zur Verfügung stellen können, finde ich nichts Neues. Ich gönne mir heute noch einen Bummel in Ost-Berlin. Morgen fahre ich dann nach Weimar und versuche dort mein Glück. Alles auf dem Berg der Schande. Du bist nicht nach Berlin, Stachelmann, um zu recherchieren. Du bist geflohen. Eine alte Frau. Zwei junge Männer. Wahrscheinlich Russen. Zwei junge Frauen. Und am Ende des Wagens ein alter Mann mit einem Taschenbuch. Irgendein Gesicht hier drin habe ich heute schon gesehen. Werde ich verfolgt? Stachelmann, du spinnst. Du bist geflohen vor dem Berg der Schande zu den Akten im Archiv, die du in Wahrheit gar nicht brauchst. Friedrichstraße. Jetzt hab ich erst einmal Hunger. Kein Fortschritt im Fall Kreimeier, kein Fortschritt im Fall Holler, kein Fortschritt im Fall Inheim. Und das Phantombild, das uns Mortimer geliefert hat, kann man in die Tonne kloppen. Hebel, habt ihr inzwischen die Taxifahrer befragt? Was? Es muss doch möglich sein, einen supergebräunten Mann mit weißem Haar und grauem Jackett aufzutreiben, der mehrfach mit einem Taxi nach Ohlsdorf gefahren ist. Genau wie wir. Wir tun auch nur unser Bestes. Wir treten auf der Stelle. Das Essen war nicht gut, Anne. Das letzte Glas zu viel. Vielleicht willst du mich ja doch nicht mehr ausnutzen. Wenn ich es nicht einmal versuche, werde ich dich nie. Moment mal. Graues Jackett, braune Gesichtsfarbe, weiße Haare. Schon wieder dieser Alte mit seinem Taschenbuch. Jetzt dreh nicht durch, Stachelmann. Du bist nicht der Einzige in Berlin, der auf einer S-Bahn wartet. Ich will dich nicht enttäuschen, Anne. Manchmal liege ich auf dem Bett, weil ich nicht laufen kann. Ich bin krank. Und wenn du es erfährst, hast du erst Mitleid. Dann schickst du mich fort. Steht da neben mir. Stachelmann, du leidest nicht an Rheuma, du leidest an Verfolgungswahn. Steig in die S-Bahn ein und fahr nach Hause. Hey, was soll... Ich falle. Ich falle. Ein Gesicht blickt mir nach. Ein alter Mann. Mit weißen Haaren. Ein grauen Jackett. Er lächelt. Mann ohne Makel. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Ditfurth. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Erster Teil. Stachelmann Michael Evers. Winter Christian Tasche. Anne Derling Michaela Steiger. Kohn Joachim Bliese. In weiteren Rollen Christian Berkel, Horst Bollmann, Wolfgang Kondrus, Hans Diehl, Klaus Herm, Wilfried Hochholdinger, Nina Hoger, Detlef Jakobsen, Eva Krüll, Ingeborg Mitschinski, Friedhelm Ptock, Otto Sander, Jenny Schiele, Jürgen Thormann und Anjan Zollner. Ton Lutz Pahl. Technik Sabine Winkler und Hermann Leppich. Regieassistenz Markus Mohr. Bearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Deutschlandradio Kultur und Norddeutscher Rundfunk 2006.